Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno asugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo asanditiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savakasango Ujjupatipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yadidam chattari purisayugani attapurisapugala esa bhagavato savakasango Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo Anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa ti evam buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahi sati iti. So, jetzt bleiben nur 2 Tage übrig und in der kurzen Zeit, das wir haben, natürlich, wir können nicht erklären alle Einzelheiten von Shamatha und Vipassana. Es gibt so viele Sachen zu lernen, aber ich hoffe trotzdem, ich werde euch ein bisschen Anstoß und Inspiration geben zu weiterem Studium und Praxis. Ich immer betone, dass wenn man Praxis versteht, diese Praxis wird viel leichter. Ich habe mich lange Zeit mit Praxis beschäftigt, aber zum Beispiel, als ich Zen geübt habe, ich habe überhaupt nicht eigentlich verstanden, was ich mache. Und deswegen konnte ich natürlich nicht gut machen. Dann durch Studium eigentlich wurde mir allmählich klar, was zu machen ist und wie ich das mache. Und es hat mir viel geholfen, um Klarheit zu gewinnen, was eigentlich der Weg von Bodhisattva ist und wie es sich unterscheidet von dem Wege von Shravaka. Wenn wir die Lehre von Buddha verstehen möchten, und ich hoffe, dass wir alle inspiriert sie sind genug, um Bemühungen zu machen, sie zu verstehen und am besten auch verwirklichen. Dann der beste Weg und eigentlich einzige Weg ist verstehen richtig, was der Weg von Arahat ist, was der Weg von Bodhisattva ist, wie sie sich unterscheiden ohne Verblendung. Dann eigentlich allmählich kann man verstehen, was ich forsche, wie man diese 2 Wege verbinden kann, um zwecks komplette Verständnis von der Lehre. Jetzt, gestern, wir haben von den 9 Stufen, die man erlebt, und ich habe besonders betont, die man erlebt auf organische Weise. Nicht, dass man erst übt erste Stufe, dann übt man 2. Stufe, dann 3. Stufe. So ist es nicht. Es ist ein organischer Prozess, gar nicht mechanischer Prozess. Und diese Stufen ergänzen sich. in einen Prozess und man dann benutzt sie, um diesen Prozess sozusagen zu bemeistern. Genauso ist es zum Beispiel, wenn der Buddha erklärt, der einzige Weg zur Erleuchtung ist Praxis von den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Man muss sie unbedingt erst trennen und richtig üben, ein nach dem anderen, damit man sie dann als Ganze versteht. Jetzt in der Tradition, was ich jetzt gelehrt habe, ist eigentlich Eintritt in Praxis von den Grundlagen der Achtsamkeit. Diese Übung über Atmen ist Kaya Anupassana. Kaya Smriti Upasthana ist Etablierung der Achtsamkeit innerhalb des Körpers. Die Achtsamkeit zieht sich im Körper hinein. Das ist sozusagen Grundlage für alle Meditationen. Egal welche Meditation wir üben, ob sie jetzt einige von uns üben Nyenfo, Visualisierung von Amitabha und von Sukhavati, ohne dass man Achtsamkeit innerhalb des Körpers zieht, dann es funktioniert einfach nicht. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Genauso die tantrische, einige von uns eben tantrische Meditationen, einige von uns eben Zen, einige von uns eben Vipassana. Man kann überhaupt nicht von Vipassana reden, solange die Achtsamkeit nicht innerhalb des Körpers etabliert ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und in diesem Sinne soll man diese neun Stufen von Shamatha verstehen. Und in diesem Sinne soll man sie auch verstehen als ein organischer Prozess, der sich dann mit Vipassana ergänzt. Dieser Prozess wird durch Vipassana ergänzt. Und dieser Prozess ist eigentlich Prozess von Assimilation, so wie es in Yogacara-Tradition erklärt ist, von Assimilation von der Weisheit durch Hören, Weisheit durch Nachdenken und Weisheit durch Meditation. So wird es erklärt. In der nördlichen Tradition wird es besonders betont. Wenn wir mit Weisheit von Hören arbeiten, wir denken nach dem Sinn von den Konzepten, das wir anwenden und wie diese Konzepte sich mit der Realität kreuzen, wie sie als Ganze zusammenkommen. Dann, wenn wir Weisheit von Nachdenken, Shrutamaya, diese Chintamaya Pragya benutzen, wir dann vergleichen unsere Erfahrung mit dem, was wir gelernt haben, und wir sozusagen zählen diese verschiedene Dharmas, die zu verwirklichen sind. Wir binden sie zusammen in Ganze, damit wir dann das Ganze mit Meditation erleben. Erleben als was? Als Pratyaksha. Pratyaksha heißt Pratyaksha, direkt gegen Auge. Hier ist Auge, ist mentale Auge natürlich. Also diese mentale, direkte Erfahrung von den Dharmas, die man gelernt hat und über die man nachgedacht hat, ist dann Prozess der Realisierung. Und wir üben, damit wir diesen Prozess der Realisierung verwirklichen in uns selbst. Sehr wichtig zu verstehen. Und wie verwirklicht man, was ist die Bedingungen, damit man es verwirklicht in sich selbst? Darüber haben wir auch gestern gesprochen, aber ich konnte es nicht so klar erklären im Rahmen von der Theorie. Muss man es verstehen im Rahmen von Praxis? Sonst diese Theorie wird nicht in uns tiefe Wurzeln haben, indem wir sie direkt sehen. Wir müssen diese Theorien direkt sehen, dann sind sie von Bedeutung. Wenn wir sie nicht direkt sehen, sie sind nicht unbedingt von Bedeutung. Obwohl wir können es dem Weiteren übergeben, indem wir sie kennen. Aber solange wir es nicht direkt erfahren haben, wir bleiben immer in Unsicherheit. Wenn wir es direkt erlebt haben, die Unsicherheit geht weg. Und dann sozusagen kommt der Prozess der Transformation. Was Meditation bedeutet eigentlich, und besonders wird, es ist erklärt auch in Theravada, aber besonders klar in Yogacara, ist Prozess der Transformation von unserem unterscheidenden Bewusstsein, das an unsere Karma und Konzepte gebunden, verbunden ist, in Weisheit. Und diese Weisheit hat zwei Aspekte. Unterscheidende Aspekt, das habe ich schon erwähnt. Dieser unterscheidende Aspekt heißt, dass wir verstehen, was wir eigentlich in der Welt erfahren. Im Sinne von Unterscheidung. Was wir normalerweise erfahren nach der buddhistischen Lehre, sind nur Konzepte. Aber Konzepte und Realität ist nicht dasselbe. Und warum? Weil die Konzepte von verschiedenen Wesen sind ganz anderes. Und dieselbe Objekte, die für uns Objekte von Anhaftung sind, können sich wandeln in Objekte von Ärger und dann wieder zu Objekte von Indifferenz. Und das ist nichts anderes als samsarischer Zustand. Diesen Zustand muss man sehr klar verstehen, damit man weiß, was heißt die Realität, wie sie wirklich ist. Der Buddha hat nichts anderes gemacht, als immer untersucht die Realität, wie es wirklich ist. Mit unterscheidender Weisheit und auch mit nicht unterscheidender Weisheit. Und er hat sie ergänzt zu Ganzen, das dann sozusagen diese perfekte Erkenntnis ist. Und wenn wir nach dem Zustand von Erleuchtung uns sehnen, wir sollen diesen Prozess klar verstehen. Und was ist die Voraussetzung von diesem Prozess? Dass wir in diesem Prozess da sind. Und das müssen wir erleben im täglichen Leben, nicht nur in Meditation. Wenn wir es erleben im täglichen Leben, so wird immer betont, kommt dieser Prozess der Transformation zustande. Wenn wir es nicht im täglichen Leben erleben, dieser Prozess der Transformation kann nicht, Transformation von Bewusstsein, das sich verlässt als an unsere Karma, an unsere Vorstellungen, an unsere Unterscheidungen und wahre Realität, wie es wirklich ist, die durch Weisheit gesehen wird, nicht durch unsere eigenen Unterscheidungen. Wie kommt es zustande? Es kommt zustande, wenn zwei Faktoren vorhanden sind. Und das passiert eben, wenn man richtig versteht, diese 9 Stufen von Shamatha. Also gestern haben wir darüber gesprochen, in 4. Stufe von Shamatha ist ist welcher Zustand? Diese Smritibala, Kraft der Achtsamkeit, kommt zur Reife. Und wie wissen wir, dass Kraft der Achtsamkeit kommt zur Reife? In der Meditation und auch im täglichen Leben. Wie wissen wir es? Gestern habe ich erwähnt, es gibt 2 Faktoren, die durch Achtsamkeit, wenn Achtsamkeit zur Reife sind, zum Ausdruck kommen. Und wenn wir sie im täglichen Leben üben, dann sozusagen sind wir dabei, diese 3 Weisheiten, Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken und Weisheit von Meditation, zu absorbieren. Wenn diese 2 Erscheinungen nicht da sind, wir sind nicht imstande, unsere Meditation fortzusetzen. Erste heißt, gestern haben wir darüber gesprochen, heißt Prashraddhi oder auf Pali Pasadi. Nach der Lehre von Yogacara, man übt Shamatha oder Vipassana, Voraussetzung ist, dass Prashraddhi da ist. Wenn Prashraddhi nicht da ist, wir üben nicht Shamatha und Vipassana. Was üben wir dann? Wir üben Anpassung an Shamatha und Vipassana. Das kommt vor in Sandinyamochana Sutra. Indem wir keine Zeit haben, dann sage ich noch, was später kommt. Sie können dann lesen, weil wenn Sie das studieren, es kommt dann in den nächsten Paragraphen. Also solange Prashraddhi nicht da ist, wir üben nicht Shamatha, wir üben nicht Vipassana, wir üben nicht Nienfo, wir üben nicht Zen. Was immer für Methode wir anwenden, wir üben nicht. Aber wir können uns sozusagen anpassen, indem wir bewusst sind, dass diese, was da sein sollte, ist nicht da. Das ist auch schon Weisheit. Aber nicht Weisheit, die genug ist, um Bewusstsein zu verwandeln in Weisheit. Aber es ist Weisheit, dass genug ist, zu zeigen, dass wir uns nicht an unsere eigene verdrehte Vorstellungen verlassen können. Und das ist Weisheit, dass uns zeigt dann auch sehr klar, dass diese Ichlosigkeit von den Erscheinungen, die wir erleben. Deswegen, sozusagen, wir können den Prozess von Hindernissen mindern, aber wir können sie nicht beseitigen. Solange Prashraddhi nicht da ist, der Geist ist nicht geläutert. Wenn der Geist oder ist nicht im Prozess von Läuterung, von Beseitigung von Hindernissen. Er ist in Hindernissen, weil er sich an eigene Vorstellungen verlässt. Also, wenn Prashraddhi nicht da ist, wir üben Anpassung an Shamatha und Vipassana, indem wir bewusst sind von den Hindernissen. Wenn wir bewusst sind von den Hindernissen, wir auch üben. Aber es ist noch nicht Shamatha und Vipassana im wirklichen Sinne. Aber was kommt? Es kommt gewisse Einsicht und Sensitivität von der Falschheit von unserer Wahrnehmung, unseren Gefühlen. Und natürlich dann erleben wir die Hindernisse in unseren Wahrnehmungen und Gefühlen umso intensiver. Und das ist auch Prozess der Läuterung. Aber noch nicht, das ist nur Anpassung. Da arbeiten wir nur sozusagen mit Weisheit von Herren. Sogar Weisheit von Überlegen brauchen wir schon, dass Voraussetzung ist, dass gewisse Konzentration da ist und gewisse Gefühl von Leichtigkeit und Entspannung und Klarheit auch vorhanden ist. Deswegen diese Weisheit von Herren, theoretische Weisheit, so wichtig ist, weil auf Grundlage von dieser Weisheit dann wir fangen an, und radikal uns nicht an unsere Urteilen zu verlassen, sondern wir verlassen uns allmählich an Dharma. Unsere zeigen unsere Urteilen allmählich werden auf Dharma basiert, nicht auf eine eigene Vorstellung. Das ist gehört zu Shrutamaya Pragya, zu Weisheit durch Hören. Wir fangen an zu verstehen, dass unsere Urteilen sind nicht wahrheitsgemäß. Und wir sozusagen erleben diese Unbequemlichkeit von Hindernissen. Diejenigen, die nicht üben und die nicht lesen und so weiter, die nicht hören, sie verstehen nicht Unbequemlichkeit von Hindernissen. Indem wir Unbequemlichkeit von Hindernissen verstehen, wir sind auf dem Wege. Jetzt Prashrabdi haben wir erklärt. Prashrabdi erscheint, wenn der Geist und der Körper hat gewisse Gefühl von Entspannung, Klarheit, Leichtigkeit, gerade sein. Er lässt sich nicht an eigene Urteile. Er überlegt, was Dharma nach richtig ist. Das ist Aufrichtigkeit. Obwohl er macht alles Mögliche, er ist bewusst, was in diesem Zustand Dharma gemäß ist. Dann er lässt sich nicht lange Zeit an die verschiedenen, er bleibt nicht lange Zeit in verschiedenen Beflenkungen des Geistes. Er gibt sich Mühe. Wenn er sich Mühe gibt, diese Achtsamkeit und Wissensklarheit schmelzen zusammen. Sie kommen zusammen. Wenn er sich nicht Mühe gibt, Achtsamkeit und Wissensklarheit werden nicht zusammenkommen. Durch die Mühe, dass wir uns geben, durch die Anstrengung, Achtsamkeit und Wissensklarheit kommen zusammen. Dann kommen wir in Zustand von Läuterung. Und was geschieht da, wenn wir in Zustand von Läuterung kommen? Das haben wir auch gestern erklärt. Wenn auf Grundlage von Achtsamkeit diese Prashrabdi zustande kommt, was passiert da. Gestern haben wir erklärt, die Begleitung davon ist Samskara Upeksha, Unparteilichkeit des Geistes. Ist das jetzt schon der zweite Faktor? Das kommt, wenn Achtsamkeit zur Reife kommt. Dann Unparteilichkeit des Geistes, wie manifestiert er sich? Wenn wir jetzt über Atmen meditieren, wenn wir achtsam auf Atmen sind, nicht mehr mit Kraft den Geist zu atmen bringen, sondern durch Achtsamkeit, diese Atmen wird dann weich, wird gemütlich. Wenn Atmen wird weich, gemütlich, Körper und Geist wird weich und gemütlich. Und was passiert da? Freude. Wenn Achtsamkeit da ist, der Geist wird vereinigt. Wenn der Geist vereinigt ist, gibt es Freude. Wenn der Geist nicht vereinigt ist, gibt es keine Freude. Wenn die Voraussetzung von dem, dass der Geist vereinigt ist mit dem, was da ist, mit dem Objekt, ist Achtsamkeit. Das Wesen der Achtsamkeit ist Konzentration. Wenn wir konzentriert sind und die Konzentration bleibt, kommt Freude. Wenn Freude da ist, sind, was geschieht, wenn wir an Atmen meditieren? Atmen wird leichter, wird angenehmer, wird ohne Hindernisse in dem Körper. Solange der Atmen Hindernisse in den Körper hat und grob wird, wir kommen nicht zu Freude, wahre Freude. Kann es sein, dass allerdings auch manchmal nicht unbedingt der Atem flacher wird, sondern auch einfach intensiver? Er wird feiner. Er wird feiner, und indem die Atmen wird feiner, Geist wird feiner, Gefühl wird feiner. Wenn das ist, was zu beachten ist, dann kommt Sabbakaya Patisamvedi Asasi Samiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasi Samiti Sikati. Ich lerne einzuatmen und ich lerne auszuatmen, erlebend ganze Körper. Und wir haben erklärt, ganze Körper heißt ganze Körper von Atmen, ganze Körper von dem physischen Körper, das mit Atmen verbunden ist, und der ganze Körper von dem Geist, das Atmen betrachtet. Ja? Das ist Prozess von Prashabdi. Und in diesem Prozess von Prashabdi, wenn Wissensklarheit da kommt, was geschieht? Unparteilichkeit des Geistes. Samskara Upeksha. Das heißt, man haftet nicht mehr an das Angenehme, man wehrt sich nicht gegen Unangenehmen und man wird nicht verblendet durch Zustand von Nicht-Angenehmen und Nicht-Unangenehmen. Und was da passiert? Man ist imstande, sich dann von dieser Freude, dass man da wahrnimmt, durch Reife von Achtsamkeit. Man lässt das los. Upeksha, loslassen. Wenn man das loslässt, Atmen wird feiner, Geist wird feiner und Gefühl des Körpers wird feiner. Und da kommt man in die höhere Stufen von Shamatha, die wir gestern erklärt haben. Sonst kommt man in die nicht. Also, wenn Achtsamkeit zur Reife kommt, Wissensklarheit kommt zustande. Das ist Prozess von Läuterung des Geistes. Und wie wird es manifestiert? durch Samskara Upeksha. Man haftet nicht an das Angenehme, man wehrt sich nicht gegen Unangenehmen, so kommt man in Samadhi. Und so kommt man, diese vorbereitende Stadium von Samadhi ist, wenn wir über Atmen meditieren, erlebend, ich lerne, erlebend, dass der ganze Körper, und ganze Körper heißt drei Körper, weil einatmen und ausatmen. Das ist Zustand von Vorbereitung von Samadhi. Da kommt man zu den höheren Stufen, die wir gestern erklärt haben. Da sieht man, dass die Samadhi nur möglich wird, wenn die Anstrengung, bei dem Objekt zu bleiben, bleibt immer gleich. Und man kommt dann zu diesen feineren Phasen von Konzentration. Diese feineren Phasen von Konzentration sind dann diese Läuterung von dem Objekt. Dann diese Atmen wird erscheinen zusammen mit Lichterscheinung oder Farbeerscheinung. Das sind die Stufen dieser Voraussetzung davon ist, dass man loslässt an der Freude, die man erfahren hat, durch dass Achtsamkeit zur Reife kommt. Nur der Klarheit wegen, mit der Feinheit des Atems. Heute Morgen hatte ich das Gefühl, dass alles in diese Richtung geht, mit Ausnahme, dass der Atem allerdings nicht feiner wurde in dem Sinne, dass er flacher und langsamer unbedingt wurde, sondern teilweise eher tieferer Atem und kurzer. Vorher war er eher relativ flach und mit sehr wenig Pause nach der Ausatmung. Und dann hat es aber eher dazu geführt, dass der Atem tiefer wurde und länger, in gewisser Weise intensiver. Nicht, also, warum, ein frischeres Gefühl. Warum der Buddha erklärt erst lange Atmen und dann kurze Atmen? Wenn man sich dem Zustand von Samadhi nähert, Atmen kann sehr, sehr kurz sein, Herz kann sehr, sehr schnell pumpen. Und das sind alle eigentlich Erscheinungen von Anpassung an neue Zustand, an denen der Körper nicht gewöhnt ist. Wenn man schon gewöhnt ist, es passiert nicht mehr. Aber es ist Zeichen eigentlich von besserer Konzentration. Der Körper ist noch nicht gewöhnt an Zustand von Samadhi, dass er lange Zeit bei selben Objekt bleibt. Er hat Angst. Die Unreinheiten kommen raus. Die Unreinheiten müssen erst rauskommen, damit man höhere Zustand erreicht. Wenn sie nicht rauskommen, man erreicht nicht höhere Zustand. Deswegen, das ist vollkommen in Ordnung. Die Meditation ist Prozess von Läuterung. Wird man geläutert, wenn die Unreinheiten nicht rauskommen? Mal sie rauskommen, entspannen, loslassen, Unparteilichkeit des Geistes. Jetzt habe ich das erklärt, basiert auf Achtsamkeit. Da Wissensklarheit kommt zur Reife. Wenn Wissensklarheit kommt zur Reife, diese Anstrengung des Geistes an dem Objekt wird gleich. Wenn Anstrengung des Geistes an dem Objekt wird gleich, der Geist selbst rutscht in Zustand von Einspitzigkeit des Geistes. Wenn dieser Zustand dauert, Samadhi. Ohne Läuterung des Geistes kein Samadhi. Nicht möglich. Und wie wird Samadhi kommen? Indem, wenn diese Unreinheiten des Geistes werden sich melden irgendwie. Wenn sie sich nicht melden, dann wie wird es zustande kommen? Aber der Übende bleibt in Samskara Upeksha, in Unparteilichkeit. Genauso ist es in Vipassana. In Vipassana viel deutlicher noch. Aber in Shamatha erlebt man eigentlich, ist Vorbereitung für Vipassana. Diese Unreinheiten des Geistes, die dann kommen in Vipassana, sind noch tiefer als in Shamatha. Was mir stark geholfen hat, war, mir klarer wurde, wie wichtig die Klarheit des Objektes sein muss, damit sozusagen das, was bei der Läuterung herauskommt, sofort keine Beachtung findet, sondern man bei dem Objekt sofort bleiben kann. Manchmal ist mir aufgefallen, war mir nicht so richtig klar, was das Objekt war, und dann bleibt der Geist etwas kleben mit dem, was ansonsten an Läuterung herauskommt, wie zum Beispiel irgendwie ein Schmerz oder sowas. Und wenn das Objekt sehr klar ist, bleibt der Geist natürlich, kann er sofort identifizieren, was dazugehört und was nicht. Richtig. Vollkommen richtig. Deswegen, diese Wissensklarheit kommt durch Reife von Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit nicht reif ist, kommt man zu niedrigeren Zuständen von Shamatha. Wenn Achtsamkeit reif ist, kommt man nicht zu niedrigeren Zuständen von Shamatha. Man bleibt bei höheren Zuständen. Und die niedrigeren Zustände von Shamatha können kommen sogar in Samadhi, weil unsere Samadhi ist keine perfekte Samadhi. Aber es ist auch schon Samadhi, die bleibt nicht lange Zeit. Das ist organischer Prozess. Reife von diesem organischen Prozess ist, dass die Fähigkeit, spontan bleiben bei dem erwünschten Objekt, wird immer, immer größer. Und es wird zur Gewohnheit. Dann heißt es, man hat diesen Prozess von Änderung des Geistes in Weisheit. Man hat, ist wirklich eingetreten. Und Meditation dann reformiert. Meditation, Aufgabe der Meditation ist Reformation. Reformation des Bewusstseins. Es wird reformiert, wenn wir Fähigkeit haben, spontan zu bleiben bei dem erwünschten Objekt. Ohne große Anstrengung. Dann verlässt man sich nicht mehr an eigene Urteile, man verlässt sich an Dharma. Und die Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken und Weisheit von Meditation schmelzen zusammen. Die sind auch organische Prozesse. Genauso wie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ich erkläre das jetzt alles wie diese Suppewürfel. Kompakt, weil wir haben keine Zeit. Ich will nur euch Mut geben zu weiterer Übung. Später hoffentlich beschäftigt euch in Tiefe mit diesen Sachen und absorbieren sie. Das ist Essenz, was ich jetzt gesagt habe. Und ich hoffe, dass sie diese Essenz auch in Meditation erleben. Nicht nur theoretisch. Ist das klar? Nur wenig. Wenig. Deutsch. Chitam. Wie sagt man ein bisschen auf Vietnamesisch? Mokchuk. Chitam. Mokchuk. Mach nicht, tun Sie was. Er hat alles verstanden. Ja. Er hat selbst studiert. Ja. Und er kann das sehr klar auf Vietnamesisch erklären. Hm? Ja. Ja. Später. Hm? Ja, wirst du das erklären dann? Ich hoffe, dass jetzt ihr seid in so gutem Platz und so gute Möglichkeiten zu üben. Müsst ihr bemühen, dass sie die Zeit so verteilen, Arbeit und Meditation, dass sie auch selbst üben und andere Leute inspirieren zu üben. Was sie hier haben, ist idealer Platz. So, ich habe viele Zentrums gesehen in Deutschland, aber hier ist ein idealer Platz zu üben. Und ihre Meister, von dem, was ich verstanden habe, glaubt, was ich auch 100% glaube, dass der einzige Weg, um Buddhismus zu verwirklichen und den anderen zu vermitteln, ist unaufgehört zu üben. Man muss unaufgehört üben. Das ist die Voraussetzung. Wenn man das macht, braucht man sich nicht unbedingt an die kleinen Regeln immer verlassen. Man verlässt sich an Dharma. Und der erste Schritt zu üben ist, dass man in einer Umgebung ist, wo man nicht sich mit der äußeren Welt in Auseinandersetzung in Auseinandersetzung kommt und man kann sich in innen konzentrieren. So, Dharma und Meditation ist da, damit wir harmonisch leben. Harmonisch mit sich selbst und harmonisch mit den anderen. Was heißt harmonisch mit sich selbst und harmonisch mit den anderen? Indem wir Achtsamkeit üben, wir verstehen, was wir brauchen und was die anderen brauchen. Und wir machen das alles dann allmählich mühelos. Dann sind wir tief in Praxis. Ist das wahr? Ja. Dann, ihr seid sehr privilegiert. Die meisten von uns müssen 8 Stunden im Büro oder in Fabrik oder in Geschäft schuften. Wir können unsere Zeit so verteilen, dass wir üben und Dharma studieren, Dharma und arbeiten mit Verständnis von Dharma. Und arbeiten mit Verständnis von Dharma heißt, dass wir wissen, was gebraucht wird, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vorgestern habe ich die 16 Meditationsobjekte erklärt. Ein von dem ist Bhavya Abhavya. Wissen auf Grundlage von Quantai, von Relativität, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und wir richten uns danach. Wir wissen, was, wenn so und so ist, wird es nicht möglich sein. Wenn so und so ist, wird es möglich und wird es gedeihen. Ist das so? Na prima, dann jetzt habe ich genug gesprochen für heute. Hoffentlich vorbereitet ihr gute Fragen und Abend und noch morgen früh können wir Diskussion haben und morgen versuche ich das wieder irgendwie zusammensetzen. Von Theorie haben wir nicht viel gelernt. Wir haben nur eigentlich zwei oder drei Sätze von Sandhi Nirmochana gelernt, aber hoffentlich die praktischen Aspekte sind klar. Und wir werden uns weiter mit theoretischen Aspekten beschäftigen. Lernen wir heute Abend noch die Vipassana? Ja, wir lernen Vipassana. Und wie es ergänzt wird auf Grundlage von Yogacara. Aber wie ich sage, Yogacara ist Wissenschaft von Samadhi. Solange Samadhi nicht da ist, wir können nicht Yogacara verstehen. Und das ist das Problem. Yogacara wurde nicht verstanden, weil die Leute eben nicht Samadhi. Und es wird eigentlich nur als akademische Disziplin gelehrt. So ist es, die Lage in Taiwan und so. Dann sie sind nicht so inspiriert. Aber in der Tat, wenn wir Tantra eben, Zen eben, alle Mahayana-Richtungen sind auf Yogacara basiert. Madhyamika ist nur Logik von der Sache. Aber Praxis ist Yogacara. Was heißt eigentlich Sandhi Nirmochana? Sandhi Nirmochana kann man auf verschiedenen Weisen erklären. In Sanskrit Sandhi heißt no Knoten, ne? Auch Knoten. Nirmochana heißt lösen. Sutra von lösen von den Knoten. So würde es auch. Es gibt in Chinesisch mehrere Übersetzungen von Sandhi Nirmochana Sutra. Diese frühere Übersetzung vor Xuanzang wurde auch so lesen von Noten. Jetzt Xuanzang hat das Sandhi als Geheimnis. Kann man auch verstehen, Sandhi in Sanskrit hat viele, viele Bedeutungen. Natürlich, Xuanzang ist sehr kompetent, die Bedeutungen nach den Nuancen zu ändern, weil er war großer Meister von der Sprache. Und Sandhi heißt auch Übergang. Zum Beispiel, wenn beste Zeit zu meditieren ist Sandhi Muhurta. Was ist Sandhi Muhurta? Wenn der Tag wechselt, wenn Nacht wechselt zu Tag und Tag wechselt zu Nacht. Das ist die beste Zeit zu meditieren. Das heißt auch Sandhi. Es ist, wenn in diese Sandhi ist auch, jetzt fällt mir Worte auf Deutsch, das ist sehr, Sandhi ist das, was zusammen die Sachen hält. Diese Bindung. Also Lesung von Bindung. In Chinesisch dann Tie heißt lesen auch, Shen heißt tief und Mi heißt Geheimnis. Lesen von tiefen Geheimnis. Diese tiefe Geheimnis ist eigentlich das, was die Sachen bindet. Und in Buddhismus, der Buddha spricht Sandhi Bhasha. Sandhi Bhasha heißt, dass er nicht direkt die Bedeutung erklärt, sondern auf, wie sagt man, auf indirekten Wegen. Das ist Sandhi Bhasha. Und alle eigentlich diese Bedeutungen sind da. Also Lesen von Geheimnis heißt Lesen von dem, was uns bindet, Lesen von dem, was von Nichtverständnis von den Übergängen und Nichtverständnis von dem, was eigentlich absolute Wahrheit ist. Absolute Wahrheit ist der Geist. Im Geist ist Geheimnis von Samsara, im Geist ist Geheimnis von Nirvana. Wir erleben Samsara wegen Geist, wir erleben Nirvana wegen Geist. Alles, was wir erleben, ist wegen Geist. Und diese Sutra löst das tiefe Geheimnis von Geist. Das ist dann die tiefe Bedeutung, dass davon kann man derivieren. Eigentlich sehr interessant, das ist bestimmt sehr alte buddhistische Tradition. Lesen von den Knoten ist nichts anderes als Bedeutung von Meditation. In Visuddhimagga am Anfang hast du auch die Wesen sind durch Knoten gefesselt. Wer kann diese Knoten lösen? Erste Frage in Visuddhimagga. Und der antwortet dann der Bhikkhu, der etabliert ist in Sila und der übt Samadhi und Weisheit, er kann die lesen. Gut, also Omitabha. Jetzt machen wir 15 Minuten Pause, dann üben wir eine Stunde, dann wieder eine Pause und vielleicht eine Stunde oder 45 Minuten.